ich jetzt ausmachen? Ja. Den Ton? Ja, genau. So, okay, gut, mach ich. Du winkst dann, wenn ich wieder anmachen muss, weil. Ja, ja, du hörst es ja, ja. Ja, okay. Pogoradio. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Und montags um 20 Uhr live bei Punkrockers Radio. www.pogoradio.de. Ihr seid alle arbeitslos, ihr kriegt gar nichts hin. Eure Twitter-Postings machen keinen Sinn. Hashtag, Hashtag asozial, euch fällt gar nichts ein. Ich hoffe, beim Koksen auf dem Klo atmet ihr schön Kacke ein. Ihr seid alle dämlich, ich will mich beschweren. Bitte verhütet und hört auf, euch zu vermehren. Ihr seid alle arm, ihr seid unhöflich. Ihr seid alle scheiße und mit euch rede ich nicht. Ihr seid alle scheiße. 1, 2, 3, 4, voll bescheuert. Ihr seid alle scheiße. 1, 2, 3, 4, voll bescheuert. Ihr tragt alle Opa-Jacken, guckt euch doch mal an. An euren dünnen Beinchen ist nicht ein Muskel dran. Ihr geht auf Konfetti-Pots, tanzt zu jeder Rotze. Alle sind Tattoo-Bots. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 21.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band Lulu und die Einhornfarm. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Ja, hier, ich sehe gerade hier im Chat, nicht im Chat, bei euch, also auf dem Bildschirm sehe ich die Lulu und nebendran den Echi. Ja. Und das stimmt. Ja, das stimmt, ne? Und ja, gerade eben haben wir das Lied gehört, Ihr seid alle scheiße, von dem, ist das gleichnamige Album? Ja, genau, von dem gleichnamigen Album. Das habt ihr rausgebracht bei Bafa Krautia Records. Ich habe keine Ahnung, wie man den scheiß Label ausspricht. Ich habe es noch nie ausgesprochen. Nee, ja. Wenn mich jemand fragt, wo seid ihr, kann ich es einfach nicht sagen. Aber ich sage immer Bagrafita. Ja, ja, man schreibt es, glaube ich, Bagrafita, aber ich sage immer Bafa Krautia. Denk mal, das so hat auch ausgesprochen. Bedeutung, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, ich hab's hat auch irgendwas mit Hunden zu tun. Ich habe es auch mal erklärt bekommen, habe es aber sofort wieder vergessen. Ja, es war was mit Hunden. Es war was mit Hunden, definitiv. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, zu euch jetzt, ihr sitzt gerade in Berlin. Mhm. Ist es, seid ihr in einer WG oder was? Wohnt ihr zusammen? Ja, na klar. Wir leben alle zusammen. Ja, in einer Kommune eigentlich, keine WG. Es ist keine richtige WG, also doch schon WG. Und zusammen, aber wir haben auch Sex miteinander, deswegen. Alle. Ja, alle. Also die Kommune. Auch die Männer miteinander. Ja, und er macht auch dann nebenbei auch noch Musik. Ja, wenn wir Zeit haben. Wir haben Keller, wir haben so einen Bunker hier. Bunker im Keller, doch? Aha, ein Bunker im Keller. Ja. Ja. Ich ist jetzt einfach mal ruhig. Ja, und also. Du hast ja früher, früher hast du bei Tote Kreckhuren im Kofferraum gespielt, oder gibt es die Band noch, oder wie sieht es aus? Natürlich gibt es die, die wird es auch für immer geben. Das wird unsere, das ist halt ja eh unsere Mädchengang, die gab es früher schon, die Mädchengang, die wird es auch noch später im Rentenalter geben, wenn wir dann alle als traurige Katzenmuttis irgendwie in unserer Hartz-IV-Wohnung wohnen. Und ja. Also ich kann mich nicht mit allem auskennen, aber ich habe da irgendwie die Band so am Rande mitbekommen und habe halt gedacht, das wäre so eine gecastete Band. Da haben sich irgendwie so ein paar schlaue Jungs was einfallen lassen, haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt einfach ein paar attraktive Mädels und dadurch wird es dann sehr interessant und da kommen wir dann ganz groß raus. Naja, das Ding ist, dann werden die gar nicht so schlau, die Caster, weil diese Band, das war schon ein ganz schönes Drama. Also wenn man so überlegt, das war... Allerdings wurden die Jungs tatsächlich gecastet. Ja, die Jungs wurden tatsächlich von mir gecastet, genau. Ja. Und die Mädels, das ist ein so an, wie sagt man, Profilneurotikern und also ein so großer Opfersammelhaufen auf jeden Fall gewesen. Ja, und die werden doch alle schnell schwanger dann, oder? Die sind alle im gebärfreudigen Alter. Tatsächlich, jetzt langsam sind wir in dem Alter, wo wir uns gerne schwängern lassen würden auch. Ja, also daran wird die Band aber trotzdem nicht scheitern. Natürlich nicht. Ja, und warum hast du dann die Lieder, die jetzt da als Lulu und die Einhornfarm, warum hast du nicht als Tote Kreckhuren rausgebracht? Warum hast du jetzt nochmal eine neue Band? Weil ich mein Fame jetzt nicht mehr mit den anderen Bitches teilen wollte. Ach so. Das ist ich bin ja schon auch stundenbissig natürlich trotzdem. Ja. Du hast gedacht, du hast dir wahrscheinlich jahrelang die guten Songs aufbewahrt und um sie jetzt als Lulu in die Einhornfarm rauszuhauen. Genau, ja, die allerbesten Songs, die habe ich mir aufgehoben. Ja, und wie reagieren dann deine Kolleginnen da drauf? Die sind jetzt Fans. Die sind jetzt Fans, ja. Zwangsläufig müssen sie ja. Die kommen auch immer mal mit und arbeiten dann für uns, verkaufen T-Shirts und so. Ja. Also ja, ich meine, im Endeffekt ging es ja eh nur darum, billig Bier irgendwo zu schnorren. Das können die jetzt bei uns ja genauso machen. Also es macht eigentlich keinen Unterschied. Also ihr habt dann immer so eine große Entourage an Mädchen dabei, oder wie? Es darf immer nur eine mitkommen. Ach so. Die ich gerade am liebsten mag. Das Auto ist leider nicht groß genug. Ja, wir haben nur ein kleines Auto. Sonst würden alle mitkommen. Mhm. Ja, und ich habe jetzt so ein paar Interviews, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Lulu und der Einhornfarm. Ne? Ich habe jetzt aber so ein paar Interviews gelesen, da behauptest du immer, du bist faul. Ja, schon. Ja. Kann ich auch nicht verleugnen, ja. Ja, aber jetzt mit Lulu und die Einhornfarm, das seid ihr ja auf einem kleinen Label vor, wart ihr ja auf Destiny und ihr seid auch viel getourt und wart auch irgendwo im Fernsehen zu sehen und was ich alles. Und jetzt macht ihr ja mehr so die kleinen Sachen. Nee, das soll ja ganz groß werden. Ach so. Ja. Also wir waren ja mit den Kreckhuren jetzt schon groß, also müssen wir ja was Neues aufbauen. Ja. Ja. Irgendwie muss, weil sonst wird es ja langweilig. Ja, wir waren eigentlich nie groß mit den Kreckhuren. Das ist ja das Traurige. Alle denken oder sagen, Mama, ihr wart doch voll fame mit den Kreckhuren. Das stimmt halt nicht. Wir sind ja trotzdem durch jeden scheiß Dorfclub getingelt und haben als Gage 3 Kästen Bier bekommen, was mit 16 Leuten jetzt echt nicht viel ist. So, ne? Und ja, so scheiße. Viel Fame hatten wir gar nicht, aber wir haben halt natürlich immer so getan, als hätten wir ihn. Aber mit 16 Leuten, also ich meine, da ist er, da muss man auch gelogen gerade, stimmt gar nicht. Sind nur 9. Da müssen wir ja aber teilen, ne? Das ist ja doof. Nee, das kriegt alles Lulu. Genau, ich stecke mir ja alles immer ein. Ach so. Deswegen ich ja Saus und Braus und alle anderen sind verarmt. Okay. Sie zahlt die Miete von unserer WG. Oh, ja, immerhin. Ja, aber dafür habe ich natürlich auch überall Webcams. Aber ihr wollt filmen die ganze Zeit alles, was passiert. Ja, aber das Geld stecke ich mir natürlich auch ein. Ihr wollt natürlich groß rauskommen, aber hast du überhaupt Bock auf sowas, auf so eine große Tour, da was ich so im Jahr 200 Tage auf Tour sein und sowas? Ja, klar. Ist das dein Leben dann? Also hast du echt Bock drauf? Also ich war mal mit einer Band, war ich 5 Tage unterwegs, danach musste ich erstmal in die Reha, weil ich total am Arsch war. Ja, verständlich. Ja, kommt natürlich drauf an, unter welchen Bedingungen. Wenn man ganz mit so einem Trabi da jede Gurkenstadt abbummeln muss, dann ist es natürlich nicht so schön, nicht so angenehm. Und wenn dann auch noch Leute in der Band sind, die viel trinken, dann streitet man sich natürlich auch viel. Aber wenn man natürlich mit so einem Luxus-Nightliner unterwegs ist und seinen Yoga-Coach dabei hat und seine Kosmetikerin und seinen Friseur, dann stelle ich mir das total schön vor. Ja, okay. Aber da ist ein langer, langer Weg dahin, ne? Ja, kriegen wir schon. Also wenn man es mal realistisch sieht, dann kommt er wahrscheinlich so auf so ein Level wie jetzt Egotronic oder sowas. Ja, wenn wir mal realistisch sind, dann auch wenn wir eine 20-Tage-Tour fahren wollen, bucht uns ja keiner, deswegen wird es dann halt eben nur eine 3-Tage-Tour. Ja, ihr könnt euch ja irgendwo einzecken, das macht ihr ja schon erfolgreich. Habt ihr ja mit bei Terrorgruppe gemacht und so. Ja, da haben wir aber auch richtig für gearbeitet, nenne ich es mal. Machen wir übrigens wieder im Dezember. Ja? Ja. Ja. Aber diesmal hat Echi gelutscht, nicht ich. Ja. Aber Archie steht ja eigentlich auf beides. Ja, Schwein gehabt. Ja, und der Jacko ist mehr so einer, der gern redet, ne? Boah, die reden alle unglaublich gerne. Ja. Deren Ding so. Ich habe letztens mit Jacko Reggae gehört im Turbus, das war auch sehr lustig. Ja, hätte man auch nicht gedacht, ja. Ich meine, Echi, naja, aber du bist ja auch schon alter Punker, dann reden die halt, also Echi und die Terrorgruppe, die sind alle ungefähr im gleichen Alter, so roundabout 50. Und da unterhalten die sich natürlich auch über so alte Männerthemen und wir süßen jungen Mädchen sitzen halt daneben. Ja, und spielen am Handy rum. Natürlich, genau. Snapchat. Snapchat, ja. Erste klar. Frage, wie ist das Passwort? Weinen es alle. Ja, ich habe gestern euer neues Album vor und zurückgehört und so, ne? Und dann fand ich eigentlich das Zitrone-Lied, fand ich eigentlich ganz geil. Mhm. Das Riff habe ich angebracht. Ach, du hast einen Text geschrieben? Was? Nicht den Text, nee. Die Texte macht immer Lulu. Damit haben wir nichts geschrieben. Das Riff. Ach so. Ja. Mit den Texten wissen wir immer gar nicht, wie die sind. Wir schreiben als Einhornfarm ja immer die Musik. Ja. Und dann probiert Lulu da was gut zu singen, da unser Proberaum aber so einen beschissenen Sound hat, wissen wir gar nicht, was sie singt und hören es dann immer erst auf Platte. Aha. Wir waren echt überrascht, was für geile Texte du schreiben kannst. Ja, genau. Weil eigentlich sind sie aber voll angekotzt. Müssen wir mal über Penisse schreiben? Ja, wie schreibst du? Wieder ein Lied über Penisse. Hab halt nichts anderes zu sagen. Ja, wie machst du es mit dem Texte schreiben? Hörst du dann die Musik an und lässt du dazu irgendwas einfallen oder hast du irgendwie ein Thema und dann machst du dann irgendwie so einen Reim draus oder wie läuft das? Immer voll unterschiedlich. Ich habe halt so ein Buch mit so dummen Ideen drin und da sammle ich halt alles, was mir die ganze Zeit einfällt beim Duschen, Kacken, S-Bahn fahren. Und dann machen die manchmal ein Lied und dann muss ich darauf was bauen. Also wir schreiben selten zusammen. Weil meine Band ist sehr laut und ich bin sehr geräuscheempfindlich. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Und dann wäre ich immer ganz orientierungslos und liege auf dem Rücken und kann mich nicht mehr bewegen und mecker halt rum. Und deswegen müssen wir mal getrennt voneinander Musik machen. Und dann nehmen die das auf und dann schreibe ich dazu. Ja, dann hören wir doch mal das Lied Zitrone. Ja, geil. Nein. Das war Zitrone. So, ab das hier ja, drauf. Das stimmt. Ja. Auch das ist richtig. Ja. Wie gesagt, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet und habe darauf gehofft, dass ihr irgendwie ein Feuerwerk seid der guten Laune und quatscht ohne Ende. Ja. Ja. Kommt aber ja, klar, gut. Nee, normalerweise ist das auch so tatsächlich, aber ich habe heute meine Tage bekommen und bin ein bisschen traurig. Also ein bisschen Depri, deswegen musst du vielleicht doch ein bisschen mehr arbeiten. Wie, dann doch nicht schwanger oder wie? Nee, gut, oder? Ja. Hab auch gedacht. Ja. Aber Martin Seliger und ich passen ja eigentlich immer ganz gut auf. Wer passt da auf? Der Martin Seliger oder natürlich du? Natürlich weiß der Martin Seliger. Was? Wer passt da besser auf? Du oder Martin Seliger? Ja, ich wahrscheinlich. Nein, wir haben uns das gut aufgeteilt. Mal er, mal ich so. Mhm. Ja, Echi, erzähl mal was über dich, wenn du alter Punkrocker bist. In welchen Bands hast du vorher gespielt? Oh, das willst du gar nicht wissen. Doch, will ich wissen. Vergessen. Soll ich für dich antworten? Ich war tatsächlich mal Tänzer bei den Brainless Wankers. Tänzer? Ja. Ja, cool. Ich konnte eigentlich nie Bass spielen. Ich habe das erst gelernt bei Lulu und der Einhornfarm und bei den Crackhuren. Aha. Und vorher war ich Tänzer. Und da bin ich eigentlich auch nur mitgefahren, weil es da immer Bier gab umsonst. War perfekt. Die haben einfach mit, ich bin eigentlich eh immer mitgefahren und dann irgendwann haben die mich gefragt, ey, warum du dann fährst du ja eh immer mit, dann kannst du auch tanzen. Und dann habe ich halt getanzt. Ja, cool. Ja, kennst du die? Hast du die ja, vielleicht nicht, da? Dann ja, natürlich. Brainless Wankers kenne ich, ja. Stimmt es ja eigentlich, das Gerücht, dass der eine irgendwie so Maskenbildner ist oder so oder irgendwie sowas ist, so Maskenbildner oder sowas und der die Maske für ein Sido gemacht hat und nie die Kohle bekommen hat? Nein. Ja, das ist eine andere Band. Das ist schon definitiv nicht. Ja, geil, aber lass mal trotzdem weitererzählen. So. Ja. Ja, da müssen wir uns noch eine Person ausdenken, jetzt wer das war. Das war der zweite Tänzer. Ach so. Der zweite Tänzer, der nie dabei war. Der war Maskenbildner und hat damals die Maske für Sido gemacht. Wurde aber dafür nicht bezahlt. So ein Assi. Man, Sido ist so ein Assi, ey. Der ist Sozialarbeiter. Ist er? Ja, glaube ich, oder? Oder Erzieher oder sowas gelernt. Ich habe mal gehört, der hat. Ist einfach ein Assi. Ich habe gehört, der hat einen künstlichen Darmausgang. Weiß aber nicht, ob es stimmt. Nee, das glaube ich nicht. Echt? Wieso soll er aber das haben? Spannend. Du hast mir letztens erzählt, Thomas D. hat einen langen Hoden. Ja. Also für alle, die es schon jemals wissen wollten, Thomas D. hat einen sehr langen Hoden, ja. In welcher Zeitschrift stand das? Du hast es selbst recherchiert. Bravo. Ja, Aufmacher in der Bravo, ja. Nee, das hat mir ein guter Freund erzählt, der angeblich, man weiß es ja immer nicht, was die Leute einem erzählen, aber der angeblich mit Thomas D. damals auch in einer Kommune gelebt hat, in Stuttgart. Ja, und der weiß es. Ja, dann muss ja was dran der sein. Der weiß das wohl. Ja. Aber Sido hat auch einen künstlichen Darmausgang. Ja, und Neurodermitis auch, deswegen hat er so viele Tattoos, damit das man die Neurodermitis nicht sieht. Das hat er tatsächlich. Ja. Mhm. Also ich war ja da, ich kenne ja Sido da von den Brainless Wankers, ja. Ja, und klar. Das kann ich bestätigen mit der Neurodermitis. Ach, deshalb die Maske war am Anfang, oder wie? Hä? Deshalb die Maske? Ja, bestimmt. Ja, im Gesicht hat er es, glaube ich, nicht. Aber der ist immer so bekifft gewesen, dass man den gar nicht hätte das Gesicht sehen wollen, ehrlich gesagt. Außerdem trägt er ja eine Brille, so eine ähnliche Brille wie du übrigens. Ja, wie siehst, ja, die ist ja gerade modern, ne? Viel Trendsetter. Ja. 0 €. Ja, aber der sieht jetzt einigermaßen geil aus. Früher sah der ja echt so ein bisschen kacke aus, auf jeden Fall. Jetzt geht der voll klar. Mhm. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ihr kennt euch, also ihr kommt aus Berlin und seid sozusagen so in der Szene drin, so in der ganzen arbeitslosen Künstlerszene. Nee. Wir tun nur so. Nein, aber irgendeiner kennt irgendeinen, der wieder das und das erzählt und dann tut man einfach so, als würde man alle kennen. Mhm. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja. Oh. Ja, weil in dem Video, ihr seid alle scheiße, da hab ich auf jeden Fall den Martin Seliger wieder erkannt. Und was war da noch so an Prominenz? An ich glaube. Lulus Ex-Freund. Mein Ex-Freund, ja. Meine 5 Ex-Freunde. Martin Seliger, mein Ehemann. Ja. Tristan natürlich, mein Liebhaber. Frank und Torti, also eigentlich alle Schittlers. UZU, weiß ich nicht, ob man den kennt. Und wer war denn da noch drin? Christine von Crackhuren. Christine von den Crackhuren. Meine Mutter. Echt, wo ist denn die? Oder habe ich die nicht reingeschnitten? Nein, ich habe meine Mutter vergessen. Aber meine Mutter sollte eigentlich mit drin sein. Und Fichte von Radio Havanna. Okay. Ja, aber bei dem war ernst gemeint hier, weil wir zeigen ja in dem Video, zeigen wir nur Stinkefinger die ganze Zeit. Bei dem war ernst gemeint, weil den finden wir echt kacke. Ja, und warum seid ihr jetzt eigentlich beim Bönks auf dem Label? Ne, weil kein anderer wollte. Ja, warum? Ja, das Japo ist doch fand's ja schon ganz gut. Ja, warum hat er das denn? Also, es wollte echt keiner so. Ganz viele haben sich nicht getraut und meinen so: Ja, nee, voll cool, schon nett. Also, wir kommen auch auf ein Konzert und so und wir hätten schon Bock. Aber das ist voll assi halt, eigentlich. Ja, aber okay. Wenn ihr groß rauskommen wollt, dann ist es ja eigentlich so nicht gerade die Nummer 1, oder? Natürlich ist es die Nummer 1, Bacra Frau Flieter. Oh, das war so richtig ausgesprochen. Nee, Mann, wir waren irgendwann echt einfach so demotiviert, irgendwelche Leute noch immer die gleiche Scheiße anzuhören, dass wir dann gesagt haben, los Bönks, jetzt mach's einfach. Ich glaube, die Leute haben einfach auch Angst, dass... Na, ich meine, du bist ja schon sehr direkt. Wärst du ein Mann, glaube ich, wäre das gar kein Problem gewesen, hätten die uns sofort... Ja, aber dann wäre es ja auch nichts Besonderes, wenn ich ein Mann wäre, weil dann gibt es 500 Mann. Ja. Wir könnten auf der Schiene ein bisschen weiterfahren, dass das voll ungerecht ist. Also du fühlst dich dass als... Dass du jetzt eine Frau bist. Ja, ist es so, Frauen im Musikbusiness, wird ja immer gesagt, die haben es besonders schwer. Stimmt das eigentlich? Ja, stimmt voll. Ja, warum? Ja. Na, erstmal musst du ja immer geil aussehen, was halt mega nervig ist. Und wenn du nicht geil aussiehst und drauf scheißt, dann musst du dir halt die ganze Zeit irgendwo durchlesen, dass du scheiße aussiehst. Was bei Männern einfach voll egal ist, ey. Das ist total Latte. Ja, du hast ja auch gerade eben den Sido nach seinem Äußeren beurteilt. Das stimmt, ja, aus Prinzip. Ja, und... Aber ich habe auch gesagt, dass der jetzt geil aussieht. Das ist halt so. Meine Männer, die werden halt mit dem Alter geil. Oder wenn sie nicht geil sind, dann sagt man, sind halt seriös. Und dann kommt es halt eher auf den Charakter an. Keine Ahnung. Aber bei Frauen, die werden halt immer nach dem Äußeren... Ja. Immer. Ja, okay, aber in deinen Texten geht es ja auch. Ein bisschen anstrengender so. In deinen Texten geht es ja auch um viel Körperlichkeit, ne? Um Sex. Und Fernsehgucken und sowas. Und dann musst du das halt anhören. Also du, deine Qualität. Normal? Ja. Was? Die Qualität ist gerade total schlecht. Ich habe, wie schon angekündigt, werde ich jetzt die Verbindung brechen und wir euch wieder anrufen. Und währenddessen lasse ich ein Lied laufen. Am besten eins von Schittlers, oder? Das hast du ja gewünscht. Oh ja, sehr gerne. Ja, sehr meine gerne. Lieblingsband. Ja, meine auch. Die Schittlers bewährten Bands heißt das Lied. Ja, wie man sieht, hat der ja gleich hier... Graffiti gibt es auch Hurensöhne, ja? Aber du siehst sie nicht im Fernsehen, Alter. Es geht noch weiter. Ja, wie ich sehe, bist du ja gleich im Chat auch sehr fleißig, Lulu. Und machst hier schon irgendwie, wie sagt man so, Sexting oder sowas, ne? Nennt man sowas. Sexting, ja. Ja. Genau. Wenn man mit fremden Männern irgendwie anzügliche Sachen... austauscht. Ja, ich möchte auch ein bisschen entertained werden jetzt hier ein bisschen. Also, weißt du, ich habe ja privat nicht so viel Sex, deswegen dachte ich, wäre es nett, vielleicht im Chat. Ja, privat nicht, aber beruflich oder wie? Ja, genau. Leider nicht mal das. Ja. Das Einzige, was mir jetzt, ich habe ja jetzt auch Snapchat und da kriege ich ab und zu mal ein Penisbild geschickt, aber auch seltener, als ich gern möchte. Aus Afrika oder? Auch das leider ja. nicht. Nein. Nee. Dann hätte man vielleicht. Oh nee, oh, nein, nicht jetzt aufpassen, nicht in Klischees. Ja. Nein. Nein, es sind tatsächlich relativ schöne Penisse, aber ich denke. Aber klein. Aber klein, ja. Ja, ein Bild kann man ja groß machen, ne? Also. Oder halten die dann immer irgendwie eine Zigarettenschachtel nebendran oder so? Zeugstock. Bitte, bitte, wenn ihr mir jetzt in Zukunft Dickpics schickt, dann immer nur mit Zeugstock. Mit Zeugstock. Ja, metrisches System. Ja. Ich gucke halt mal, ob ich was vielleicht per Snapchat bekomme, aber dann kann ich ja, die Webcam ist ja online, ne? Ja. Kann ich ja vielleicht auch direkt gleich bei euch zeigen. Ja, kann man machen, ja. Jetzt mal so als Aufforderung, schickt Lulu Penisbilder. Ja, mhm. Und der Sterni 138, der installiert jetzt Snapchat nur wegen dir. Ja, guter Mann. Weil er dich so liebt. Ich hoffe, er hat auch was zu bieten. Mittlerweile sind wir bei Snapchat beteiligt. Ja. Ja, das war unsere Idee. Nee, was ich mich noch frage, ne? Also wenn du sagst, irgendwie als Frau bist du benachteiligt so in dem ganzen Rock-Business, hast du das irgendwie wirklich, spürst du das irgendwie? Also dass da irgendwie in dieser Männerwelt, dass du da außen vor gelassen wirst? Ist es nicht so, dass du dir eher auf Händen getragen wirst? Dass nee. Irgendwie, wenn einer also, kommt, oh ja, da spielt ja noch eine Band, da singt eine Frau, ne? Das ist immer dann was Besonderes, das ist dann irgendwie so wie eine die Perle in der Muschel oder so ähnlich? Na, das stimmt schon so ein bisschen, aber trotzdem wird mir dann halt immer gesagt, wie assi ich bin, obwohl ich ja eigentlich gar nichts anders mache als ja, andere Leute. Ja, aber der also gewöhnliche... Ich bin asozialer, weil ich halt eine Frau bin. Ja, aber so, der gewöhnliche Punker, der steht doch auf asoziale Frauen, die irgendwie ein großes Maul haben und offen über alle Themen reden. Ein paar stehen da drauf, ein paar auch nicht. Ich denke mal viele, oder? Oder nicht? Das ist Mainstream. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich bin auch dafür... Was denn jetzt der Nachbar? Ja. Ich bin auch irgendwie so unambitioniert, irgendwie, dass es mich tatsächlich dann interessieren könnte. Ja. Das ist, dann kommen wir auch wieder zum Thema faul. Ich bin einfach auch zu faul, um mich dann wirklich damit auseinanderzusetzen, ob ich jetzt benachteiligt bin oder nicht. Also ja. Du machst dir da keine Gedanken. Ah, Nachbord. Ja, von Assi. Ja. Und das um 8:30, ey. Ja, Wahnsinn. Na, bis 10 da war. Ich klopfe gleich mit dem Besenstiel an die Decke. Ja, gibt's so in der so im Punkrock-Bereich irgendwelche Musiker, die dir gut gefallen? Optisch oder? Ja, optisch, ja. Nicht optisch, sondern auch persönlich, also so von der Ausstrahlung her. Was ist so dein Typ? Boah, ist schwierig. Martin Seliger natürlich ganz vorne. Auch mit Schnorres. Hä? Auch mit Schnorres. Da hat jetzt so einen Schnauzer, ne? Vor allem mit Schnorres. Ja, das ist wichtig, sexy. Auf jeden Fall. Nee, die ganze Band, die Schüttler, sind mir sehr wichtig. Da könnte ich mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden. Ich wünschte, ich könnte ein Kind von allen Vieren gleichzeitig haben. Aber ansonsten, so im Musikbusiness, ich interessiere mich halt auch einfach überhaupt nicht für andere Leute. Das ist natürlich dann auch wieder schwierig irgendwie. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wen ich sexy finde. Also ich könnte jemanden empfehlen, und zwar der Robin von Robins und Krause. Aus Hamburg. Oh ja, dem habe ich tatsächlich auch schon mal was gehört. Der ist erstmal, wenn du auf große Männer stehst, ne, der ist sehr groß. Oh ja, ja, ja. Mhm, und gerne. Ich denke mal, an ihm ist alles groß. Ist ja langhaarig. Und er hat einen Schnauzer. Und hat lange Haare, ja. Braune, lange Haare. Mhm. Ja. Perfekt für dich. Kannst du mir seine Nummer geben? Kannst du die Nummer in den Chat schreiben? Ich kann dir jetzt auf jeden Fall mal ein Lied von ihm, von seiner Band vorspielen. Boah, das singt. Hast du jetzt so gesagt, um eine scheiß Ansage zu machen. Ja, oder? Geil, du hast oder? Du selber nur benutzt, um Übergang zu kriegen. Ja, geil, ne? Mann, deshalb spiele ich jetzt Robinson Krause von ihrer nagelneuen Platte Danke Düsseldorf, Heben und Nehmen. Keine Ahnung von gar nichts. Das war Robinson Krause. Ja, Lulu in die Einhornfarm sitzt sozusagen mir vis-à-vis. Hello. In Form von der Lulu und dem Echi. Ja. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Egal. Ich werde hier immer geschlagen unter dem Tisch, weil ich irgendwie... Ja, weil ich hier immer prinzipiell die dummen Antworten gebe. Das kann ich überhaupt nicht leiden, ey. Nee, wir können jetzt auch mal ganz seriös... Du bist intelligent, oder was? Nee, du wirst auch immer lauter als ich. Nee, es ist überhaupt nicht lauter. Es ist so, von der Lautstärke ist alles in Ordnung. Wir können jetzt auch ganz seriös weitermachen. Und zwar, ja, wann wollten wir denn auf große Tour gehen? Auf große Ochsentour und alle Clubs in Europa bereisen? Mhm. Wann? Ja, okay. Wann fangt ihr an? Durchzustarten. Nächstes Jahr. Ja, wenn uns mal jemand fragt. Also, nee, wir fangen jetzt schon im Oktober an mit einem Konzert. Ein Konzert im ganzen Oktober spielen wir in Dortmund und dann gehen wir mit der tollen Band Milliarden auf Tour, die ich mir noch nie angehört habe. Und dann irgendwann auch mit Terrorgruppe. Also, wir spielen dieses Jahr noch relativ viel tatsächlich. Die Band heißt Milliarden. Relativ viel, also für uns 10 Konzerte haben wir dieses Jahr. Vor allem dieses Konzert in Dortmund ist an einem Donnerstag, das ist eigentlich ziemlich komisch. Ach, das ist das, das FZW, ne? Oder ist ja, das genau. FZW vom Dings, ne? Vom Föhl. Wenn jemand noch ein Folgekonzert hat, immer gerne in der Gegend. Ja, ja, wir brauchen noch ein Folgekonzert. Ja, wenn ihr 100 Kilometer südlich fahrt, dann seid ihr in Köln. Da könnte ich euch empfehlen, der Nils von der Punkstelle, der macht auch Konzerte. Und der hat auch gemeint, er wird gerne mit euch ein Konzert machen. Okay, geil. Nils von der Punkstelle, wenn du das jetzt hörst, wir sind eine wahnsinnig sexy, ja, er kennt euch, Band. Er kennt und euch und ich denke mal, da geht was. Na, ja, schreib mal auf Snapchat, Nils. Ist halt ziemlich kurzfristig jetzt. Ja. Ja, er ist Asiate, ich denke mal, da hat er schlechte Karten. Oh, das war jetzt rassistisch. Das wäre eigentlich, wollte ich sagen, aber... Nein, Nils, ist okay. Aber es kommt ja nicht auf die Länge an. Es rein und raus macht die Kilometer. Wer hat dir das denn erzählt? Welche Frau hat versucht, dir das zu verklickern? Das stimmt nicht. Ja. Ja, was gibt es so Interessantes noch über euch zu erzählen? Erzählt mal was. Ich kenne ja nur eure neue Platte und das, was ich irgendwie in Interviews gelesen habe. Ja, mehr gibt es auch über uns nicht zu erzählen. Wir haben ja auch noch nie erzählt. Also, wir sind Lulu und die Einhornfarm, wir sind eine wahnsinnig sexy Band. Wir haben ein Album, das heißt, ihr seid alle scheiße und das ist vollkommen ernst gemeint, weil ihr seid alle scheiße. Und. Wir auch. Ja. Ja, also, wir nehmen uns da auch gar nicht aus. Wir sind auch scheiße. Das stimmt. Und wir. Sind aber trotzdem total die interessante Band. Wir züchten Guppies. Wir haben tatsächlich hier ein Aquarium mit 60 Guppies. Wenn jemand Guppies möchte, dann kann er sich auch gerne bei uns melden und dann kriegt er. Eine Tüte. Weiß nicht, kann man Guppies verschicken? Also ja, wenn man geht. Nee, würde ich nicht. Wir können die auch per Post. Tierquälerei. Achso, ja, dann nicht. Also die müssen schon persönlich abgeholt werden. Ja. Mhm. Also wir sind auch staatlich anerkannte Guppizüchter. Also da kriegt man jetzt hier nicht irgendwie irgendeinen Scheiß oder so. Ne? Da kriegt man richtig High-Quality Guppies bei uns. Aber unsere Guppies leben in Bier. Das ist ja auch das Besondere eben an diesen Groupies. Ja, früher waren es Groupies, jetzt sind es Groupies, ne? Ja, okay. Groupies, wenn da Groupies draußen sind, ey, kommt doch mal zu unseren Konzerten. Ne? Meine Boys sind immer so traurig, weil es keine süßen Mädchen gibt, die zu unseren Konzerten kommen und die vielleicht auch mal abgeschleppt werden wollen. Also liebe Mädchen, wenn ihr einigermaßen süß seid und vielleicht Geld für eine Packung Miracoli am Start habt, dann kommt doch mal vorbei. Weil unser Gitarrist ist nämlich gerade Single und hat immer viel Hunger. Und er möchte gerne ein Mädchen kennenlernen, was ihm mal Miracolis macht. Ja, er mag ein Miracoli. Ja, sehr gern. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt, hat jetzt jeder mitgekriegt. Wo wohnt ihr denn in Berlin? Ich wohne in Lichtenberg, aber... wir wohnen alle in Lichtenberg. Ja, wir wohnen alle in Lichtenberg, aber im uncoolen Bereich von Lichtenberg, wo halt die ganzen Omis wohnen und wo tatsächlich jetzt nicht die AfD die erste Stimme bekommen hat, sondern die Linke. Was mich auch überrascht hat ein bisschen, aber... Ja, wart ihr alle brav wählen? Ja, ja, klar, waren wir wählen. Ja. Aber wir sagen lieber nicht, was Echi gewählt hat, weil... Wieso kann man ruhig sagen? Was hast du denn gewählt? Sag mal. Sag nicht. So ein Lappen, ey. Also nicht AfD. Ja, KIZ wahrscheinlich, oder? Die sind ja nicht in Lichtenberg angetreten. Nee, sind nicht für Lichtenberg angetreten, leider. Aber vielleicht sollten wir mal für Lichtenberg antreten. Ja, nee, ich habe eigentlich... Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock, in die Politik zu gehen, ey. Das ist nichts für mich. Das ist ja voll anstrengend. Ja, da muss ich mich ja mit Leuten von der AfD abgeben, ey. Ja, das muss ja... Da laufe ich nachher mit dem Fausttanz durch die Gruppe, ey. Da musst du dann immer so Parteistände machen, also so Wahlkampfstände und so und auf so Abstimmungen gehen und sowas. Ja, das Schlimme ist, man muss ja Kompromisse eingehen und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, und das und machst du nicht, Lulu. Nee. Absolut nicht. Nee, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit zu reden irgendwie. Das ist mir auch so anstrengend. Ja. Ah, ich finde es aber so... Nee, absolut nicht. Oder wie machen die das in der Politik? Ist doch so, oder? Keine Ahnung mal. Aber wenn jemand ganz viel Geld hat, und dann gehen wir natürlich auch in die AfD, wollte ich gerade sagen, in die Politik. Nein, in die AfD gehen wir natürlich nicht. Für 100.000 Euro denken wir drüber nach, aber wir gehen nicht in die AfD. Für 10.000 Euro denken wir drüber nach. Aha. Ja, nur um die zu verarschen. Um das Geld zu nehmen und dann sagen, hier, Dicker. Sollen wir noch ein Lied von euch spielen? Ja, mach doch mal. Ja. Sollen wir uns eins wünschen oder hast ja, du Ja, nee, wünsch dir eins. Ansonsten würde ich mir wünschen, tu mir bitte den Gefallen und sei einfach nicht du selbst. Ja, damit möchte ich jetzt auch meine Mitbewohnerin, Ex-Mitbewohnerin Christine grüßen, das habe ich nämlich für sie geschrieben. Und wir waren am Wochenende paddeln und ich habe kurz vergessen, warum ich das Lied für sie geschrieben habe, aber jetzt weiß ich es wieder. Danke, Christine. Ja, da geht es ja darum, dass irgendwie du dich, also du, ne, als Künstlerin dich in einen Hipster irgendwie, dass der gut gefällt, aber du denkst, der sieht gut aus, aber hat wahrscheinlich nur Scheiße im Kopf. Und da geht es halt darum, dass er einfach das Maul halten soll. Ja, tatsächlich. Oder? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ein Lied, das auch ich verstehe. Ja, Lulu und die Einhornfarm. Ja, das war doch eigentlich ein sehr ernstes Lied, ne? Ich glaube, das ist sogar das ernste Lied auf der Platte. Ja, das ist eine Ballade, das ist unsere Ballade auf jeden Fall. Mhm. Ja, was ich noch gesehen habe, der Räusche spielt ja auch bei euch Schlagzeug, ne? Bei uns? Bei der Einhornfarm? Ja, nee. Nee, der hat bei den Crackhuren mal eine Zeit lang gespielt. Ach so. Und jetzt, genau, hat Egotronic haben den ja dann abgeworben. Ah, und wer spielt bei euch Schlagzeug? Fabian G. Knof. Okay. Er sieht immer so aus, als würde er kommen, während er Schlagzeug spielt. Vielleicht macht das ja auch. Vielleicht macht das ja auch, ja. Ja, man weiß es nicht. Aber mal auf. Ich gönn ihm alles. Aber du stehst auf behaarte Typen. Also ich denke mal, der Robin von Robinson Krause, das ist dein Mann. Willst du jetzt schon wieder was von dem spielen oder was? Nee. Ich will jetzt nicht so ein Spiel. Dass du ihn verkuppeln sollst, oder? Ja, ich denke mal, ihr zwei, ihr werdet ein Dreamteam. Ja, dann macht denen das mal klar. Also ich bin halt wirklich nicht so wählerisch, ja. Und ich bin jetzt auch schon überlange Single, bestimmt schon 3 Wochen oder so. Und da finde ich, kann man, also nehme ich alles. Ja, 3 Wochen sind ja in Hundejahren wie viel Tage? Ja. Weiß lang, ich nicht. Ne? Für Berliner Verhältnisse. Viel zu lange. Ja, aber es ist halt auch so, wenn du immer halt viel Fernsehen schaust und zu Hause rumhängst, dann lernst du halt auch niemanden kennen, ne? Na, das stimmt allerdings. Ja. Wieso? Das ist auf Snapchat. Aber, ja, eben, ich habe ja auch Snapchat. Man kann mir ja auf Snapchat schreiben, darüber kann man sich super kennenlernen. Es gibt ja auch noch dieses neumodische Ding, das heißt Tinder. Ja, aber da müsste jetzt ja der Robin von Robinson Krause erstmal wissen, in welchem Umfeld ich lebe. Und dann müsste er sich da einloggen, damit ich ihn Ich schick dir einfach mal seine Adresse, seine E-Mail-Adresse. Ja, ich wollte schon sagen, Postadresse, damit kann ich nichts anfangen. Nee, klar. Bin ich auch zu jung für die Postadresse. Kannst du mir mal einen Brief schreiben. Nein, wo wohnt er denn? In Hamburg. In welcher Stadt? In Hamburg. Genau. In Hamburg. Hamburg. Ach so. Das geht ja, da kann man mit dem Linienbus rüberfahren. Ja. Genau. So eine Wochenendbeziehung. Ja, das ist mir eh lieber. Dann gibt man sich nicht so schnell auf den Sack, wa? Ja. Ja, man muss aber auch viel schreiben, ne? Das ist natürlich der Nachteil. Viel schreiben. Briefe. Ja. Na, wieso, man sieht sich am Wochenende, da kann man es auch da belassen. Ja, warst du schon mal auf Tinder und hast du irgendjemanden gesucht oder bist du aktuell gerade auf Tinder oder so? Ja, ich bin auf Tinder, soll ich mal zeigen? Ja. Es ist halt echt komisch, weil ich muss ja jetzt auch zugeben, ich bin jetzt auch schon 30 und ich musste mein Profil halt hochstellen. Ich suche jetzt natürlich auch Männer ab 30. Ja. Und es ist einfach so ein Trauerspiel in Berlin oder wahrscheinlich überall, weil Männer ab 30 sehen aus wie 50 auf einmal. Ich bin richtig lost irgendwie. Ja, da ist er. Doch, der geht schon, der geht okay. Ja, der geht okay, ne? Ja. Nehme ich ihn. Ist es gerade sein Tinder-Profil oder was? Nee, leider nicht. Guck mal, hier hat mir jetzt ein Klaus geschrieben. Ja. Hat vorhin mit jemand über Klaus geredet? Warte mal, ich zeig dir mal Klaus. Klaus sieht aber ganz okay aus eigentlich. Ja, also ich habe eigentlich das Problem, dass normalerweise die Leute, siehst du das jetzt? Ja, das ist ein schöner Klaus. Mit die Leute ab 30 einfach immer richtig hässliche Frisuren haben und auch so richtig ekelhafte Hüte tragen. Und Hüte machen mich mega wütend. Deswegen weiß ich nicht. Guck, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen runtergestellt, so ab 27. Okay, ich habe es verstanden. Ich ziehe meinen Hut wieder aus. Du hast doch gar keinen Hut auf. Ja, eine Fleischmütze. Ein Badekäppchen. Ja. Ja. Oh, guck mal, hier, man findet auch manchmal Leute, die man kennt auf Tinder. Ist auch sehr lustig, muss ich sagen. Hä, den kennst du? Das ist der Sandro, der hat uns mal nach Neubrandenburg gebucht, damals mit den Crackhuren. Ja. Sandro. Schreib mir. Also habe ich jetzt nur angenommen, weil ich den kannte. Weiß nicht, ob ich auf den stehe. Der ist halt schon. Oh, er ist Rummelboxer, sagt er. Ja. Ja, der hat mir schon wieder zu viele Muskeln. Aber wir mal ausprobieren, ne? Man soll ja auch nicht. Also, gibt bestimmt auch okay. Also, du bist auf jeden Fall. Julu ist nicht so wie. Hm? Julu ist nicht. Oh, ich verstehe euch nicht. Seid so abgehackt wieder. Ja, die Verbindung. Ja, wahrscheinlich steht das Modem in eurer 120 Quadratkommune irgendwo im Flur und ihr seid hier gerade am allerletzten Ende oder so. Das ist richtig. Ja, genau. Sollen wir aufhören? Sollen wir in den Flur gehen? Kannst du mal aufhören zu reden, wenn ich rede? Ja. Oh, ja, wir spielen jetzt ein Lied von eurer Platte, das du dir aussuchen darfst. Dein Lieblingslied. Dein Lied, wo du das Gefühl hast, du hast so mit dem Text hast du sozusagen alles ausgedrückt. Wo du danach dann das Gefühl gehabt hast, du brauchst nie mehr wieder ein Lied schreiben, weil das Lied sagt alles aus. Scheiße, oder Bitches? Nee, Essen, Ficken, such, Fernsehen. Pass auf, such du dir aus. Entweder Essen, Ficken, Fernsehen gucken oder Bierschiss, Bitches. Oder Gummihose. Nein. Nehmen wir mal Essen, Ficken, Fernsehen gucken. Ja, okay. Ja, also gute Wahl, gute Wahl. Na? Ja, Fernseh gucken. Wie sieht es eigentlich aus bei dir? Was guckst du denn am liebsten? Hast du irgendwelche Serien, die du, wo du irgendwie dann da zu Hause sein musst und irgendwie denkst, irgendwie du verpasst was, wenn du verpasst hast? nee, irgendwie nicht mehr. Ich bin gerade nicht mehr so im Fernsehgame drin, leider. Obwohl ich immer so Leute hasse, die sagen, ich gucke kein Fernsehen. Weil es stimmt halt einfach nicht. Ja, und da gucken so Serien, ne? Nee, aber wenn, warte mal, lass mich überlegen, was suchte ich denn? Oh Gott, ich suche gar nichts, so traurig. Ich lese gerade Bücher, das ist richtig peinlich, Mann. Ja, was liest du denn vom Buch? ja, boah, ich hol's wieder raus. Tiffany Hot and Sexy, kennst du? Das Buch, oder? Es gibt so eine Bücherreihe, die kann man im Supermarkt kaufen. Also da gibt's vom Cora Verlag viele verschiedene. Julia, Baccara, Bianca und eben Tiffany Hot and Sexy, das ist so für ein bisschen die jüngere Zielgruppe. Aber im Endeffekt, die Frau drin, dann vögeln die und dann heiraten sie. Ah ja. Ist doch voll Roman. Das ist so. Ja, das lese ich eigentlich die ganze Zeit. Ja. So ein Groschenromane, die sind immer noch aktuell. Ah ja, Groschenromane, ja. Ja. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich bin schon eine romantische eigentlich. Ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt einen Strauß Blumen vorbeigebracht. Ja, es wäre wirklich sehr nett gewesen. Das sagen eigentlich immer alle und nie bringt jemand Blumen mit. So, bringt bitte beim nächsten Konzert Lulu alle eine Rose mit. Ja. Wann ist das nächste Konzert? Nee, wann sieht man denn euch das nächste Mal? Na, das nächste Mal am 14. Nee. Ja, tatsächlich in Dortmund. Am 13.10. im Dortmund. Oder war es 14.? Nee, 13.10. in Dortmund, ja. Auf dem Bierschinken IFZW. Genau. Ich glaube, so heißt es, oder? Ja. Und das ist bist du da auch da? Nee, ich bin nicht da. Warum nicht? Weil es ist ein Donnerstag, glaube ich, ne? Und ich war da noch nie. Ich habe es bisher auch gesagt, dass es komisch ist. Ja, ja. Das ist komisch. Aber Donnerstag ist doch der neue Sonntag. Ja, das ist der kleine Samstag. Der kleine Samstag, ja, genau. Nee. Ja. Kann man doch am Freitag eigentlich schon mal sagen, nee, ich. Nee, da kann man sich das, am Freitag kann man sich das, den Trubel sparen, sondern da ist man dann halt donnerstags geht man weg und lässt sich zulaufen, dann braucht man freitags nicht mehr so viel Gas geben. Aber ich habe ja jetzt gehört, wir spielen jetzt Freitag in Köln auch. Ja, genau. Genau, im Club Scheiße oder so. Genau. Im Club Scheiße, ja, das passt perfekt auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Das machen wir noch klar. Ja, klar. Dann läuft es, ne? 14.10. der Club Scheiße. Und schon ist das Wochenende gerettet. Ja. Ja, du bist so, jetzt wäre ich aber ein bisschen müde hier. Ja, es ist auch nur noch 10 Minuten und dann ist die Sendung vorbei. Es ist auch nichts mehr los hier irgendwie. Mann, hör auf zu reden. Kruste hat auch gerade schon wieder gequittet. Kruste kommt immer rein und raus, der macht mich ganz wahnsinnig. Ja, ja, der muss halt irgendwie wahrscheinlich immer das Programm beenden, dass er bei Snapchat reingeht oder so. Vielleicht. Ah. Ja, und er versucht irgendwie gerade seinen Penis zu fotografieren, aber es funktioniert wahrscheinlich nicht. Das ist ja Sterni138. Ach so, ja. Ja, Sterni138 kriegt es irgendwie nicht geschissen, mir das Foto zu schicken. Ich glaube, er ist nur ein Faker. Nein, oh nein, mir hat jemand was geschickt. Joshua Miller. Damit habe ich jetzt, mit dem Namen habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal, ich guck mal. Das Penisbild ist unter meiner Story, was auch immer das ist. Ach du Opfer. Meine Story ist, es sind nur Bilder, die du für dich selber speicherst. Das heißt, ich kann die gar nicht sehen. Ach doch, nee, scheiße, doch kann ich, aber ich muss dich dafür adden, aber ich will eigentlich niemanden adden. Ja, scheiße. Sie adden den jetzt einfach. Ja, ich mach das jetzt, weil jetzt ich will es natürlich. Kannst du ja später auch wieder. Mann, ich weiß nicht mal, wie das geht mit dem adden. Okay, doch, gleich haben wir es. Okay. Ja, es bleibt spannend. Boah, das. Oh nee, wie süß. Mann, das ist doch voll der Fake. Das ist ja doch gar nicht. Der hat jetzt irgendein Bild von irgendwo abgefotografiert. Mann. Ich glaube, das ist eigentlich eine Frau. Mann, oh. Mann, jetzt bin ich traurig. Ich dachte, ich kriege jetzt noch irgendwas, damit ich ein bisschen gut schlafen kann oder so. Ja, schade. Vorbei. Zeig du doch mal deinen Penis in deine Webcam. Ja, ich habe doch gar keinen Penis. Mein Oberkörper, ich bestehe nur aus Oberkörper. Ach so, ja. Aber das wusste ich nicht. Mhm. Aber auch ziemlich sexy. Ja, stimmt. Danke. Kann man machen. Ja, kann man machen. Ne? Ich habe ein richtiges Radiogesicht auch. Stimmt. Ja. Also, wer hat das behauptet? Ein Kumpel von mir hat es behauptet. So, wir werden jetzt, noch was. Du hast irgendwie so alten Punkrock gewünscht. Ne? Ja, KFC, stimmt, Hansa da haben wir noch gar nichts von gespielt. Ja, ja. Und da habe ich mich gefragt, warum interessierst du dich für Punkrock, der fast 40 Jahre alt ist? Weil ich auf alte Männer stehe und sie damit beeindrucken möchte. Aber die sind aber so alt, dass es irgendwie, dann, das ist schon pervers dann eigentlich. Nekrophil. Sorry, wie alt sind die denn? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Obwohl, wie alt wären die denn jetzt? So 70 wahrscheinlich, ja, ne? Nein, ja. nee, der ist noch jung. Nein, aber so alt wie Campino Hansa halt. Und auch ja. Der KFC waren sehr inspirierend für mich, muss ich sagen. Sehr inspirierend. Das ja, es sind wirklich eine meiner Lieblingsbands. Also ich muss ja sagen, das Hansaplast war ja, da war ich 14 Jahre alt und stand im Elektroladen und habe dann bei den Sonderangeboten gewühlt und ich habe damals schon gewusst, ich stehe auf Punkrock und da war eine Hansaplast-Platte mit dieser brennenden Ratte, war da im Angebot, weil die wahrscheinlich so einen ganzen Schuhkarton gekauft haben an Neue Deutsche Welle und das hat sich halt komischerweise nicht verkauft und dann mussten sie es irgendwie dann einen Monat später dann in die Sonderangebote machen und da habe ich die Platte gekauft und da hast du auch was von Hansa Blast gewünscht und da spiele ich jetzt ein Lied von der Platte für eine Frau. Ja? Ja, für eine Frau ist ganz okay. Kann man schon mal machen. Ja, das Lied ist von 1980. Ja, wahrscheinlich. Da war an mich noch nicht zu denken, auf jeden Fall. Ja. Also ich war schon geboren. Du warst schon geboren, du bist ja eben auch der alte Mann hier. Aber ich war da 2 Jahre alt. Aber ich habe das übrigens tatsächlich genauso gemacht wie du. Ich habe auch immer in den Plattenläden die alten Platten gesucht. Also vor allem die Sonderangebote, die da schon ewig lagen. Ja. Und dann habe ich mir die einfach gekauft, weil die halt irgendwie günstig waren. Die haben sie dann irgendwie, weiß ich nicht, für 5 Mark oder so rausgehauen. Und besser als gar keine CD kaufen. Oh Mann, Sterni 138, es tut mir echt leid, dein Penis ist sehr klein. Und er sagt auch selber, dass er nicht besonders dick ist, aber er ist wirklich sehr hübsch. Er sieht aus wie ein kleiner Lippenstift. Lipstick. Ja. Cool. Es gibt bestimmt auch Frauen, die das schön finden. Schön ist er. Ja, seine Mutter schön. Wahrscheinlich. So, wollen wir noch ein Lied von euch spielen? Zum Abschluss. Was ich auch schön finde, das ist, wenn man morgens aufwacht und nichts einem weht. Was? Nichts tut einem weh, dann ist man tot. Ja. Aber das ist eigentlich auch so ein abgeschmackter Spruch, eigentlich, ne? Das ist genauso wie mit dem gibt dir jemand Zitronen, dann mach Limonade draus und sowas, ne? Also, jetzt hast du es gerafft. Nein, ja. Das Ding ist halt, kennst du den Film Linie 1? Nee. Das ist so ein Punker-Musical irgendwie aus, ich glaube auch aus den 80ern oder so. Es gibt so einen Grips. Und da habe ich echt verdammt jeden scheiß Spruch geklaut. Also das ist echt eigentlich fast jede Hook, die ich geschrieben habe, ist aus diesem Musical. Das stimmt nicht, nicht jede. Na, so ziemlich jede Hook meine ich. So ziemlich, nicht alle, aber fast alle. Aber das ist Kunst. Aber guckt euch den Film an, der ist sehr schön. Also er ist sehr schlecht, aber auch sehr schön. Der heißt Linie 1. Linie 1, genau. Den kennst du nicht? Das ist ein Punker-Musical. Nee, kenne ich nicht. Das ist vom Grips-Theater aus Berlin. Ja, ich muss ja nicht alles kennen. Gibt's denn da spielt David Bowie mit. Gibt's da auf YouTube oder das so? Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Ach nee, Billy Idol. Hä? Doch, das stimmt nicht. Doch, der hat eine Nebenrolle. Ich sehe mal, er redet gerade schon wieder über die Kacke, der Kinder. Der ist ja am Bahnhof Sohl. So, echt, jetzt ist mal wieder gut. Jetzt hast du eine Minute, musst jetzt mal ruhig sein. Ja, jetzt habe ich auch langsam einen drin hier. Ja. Das war wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüde Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 21.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei der Band Lulu und die Einhornfarm. Tschö. Wir bedanken uns. Tschüss. Und jetzt hören wir das Lied. Sag du das an, Lulu. Wenn man morgens aufwacht und nichts tut einem weh, dann ist man tot. Ja, das ist wohl genau richtig jetzt als Abschluss. Tschüss. Tschüssi.